Es ist November und der Regen kriecht durch die Kleider auf die Haut. Ich gehe alleine auf den Wegen, die mir vom Sommer her vertraut. Wem wohl die kalten Tage nützen, was gestern lebte, ist heut taub. Und in den schmutzig-grauen Pfützen ertrinkt der Bäume welkes Laub. Was ist das Ziel in diesem Spiel, das der Natur seit je gefiel? An ein paar Zweigen hängen Blätter, die heute Nacht der Wind vergaß. Den Pavillon versperren Bretter, wo manches Liebespärchen saß. Sogar die Nester in den Bäumen sind ohne Leben, ohne Sinn. Und mir alleine bleibt das Träumen, weil ich ein Mensch mit Träumen bin. Was ist das Ziel in diesem Spiel, das der Natur seit je gefiel? Ich bin auf einmal so alleine. Wo ist das Glück, das hier begann? Die kahlen Bäume und die Steine, die schauen mich durch den Regen an. Ich suche oben in den Sternen mein Geschick. Doch der, der Trost sucht, sollte lernen, er ist vergänglich wie das Glück. Was ist das Ziel in diesem Spiel, das der Natur seit je gefiel? Doch aus Verzweiflung wächst das Hoffen, das uns die Kraft zum Atmen schenkt. Zwar bleiben viele Wünsche offen, weil irgendwer das Schicksal lenkt. Solange hier bei uns auf Erden man einen Hauch von Leben spürt, sorgt dieses Schicksal für das Wesen.